Ja gut, dann begrüße ich euch ganz herzlich. Freue mich, dass trotz des schönen Wetters doch einige Leute gekommen sind. Und ich freue mich, dass ich Roger Behrens heute hier begrüßen kann, der heute über das Ende der Großstädte referieren wird. Ich würde gerne am Anfang noch ein paar Worte dazu sagen, dass wir uns dabei gedacht haben, uns den Roger Behrens im Rahmen dieser Reihe heute hier zu diesem Thema hier einzuladen. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen, diese Veranstaltung ist Teil von der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Diese Reihe beschäftigt sich jetzt inzwischen schon seit 2009 mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Und in diesem Jahr ist der aktuelle Themenblock so ein bisschen umklammert von einer Auseinandersetzung mit den fünf menschlichen Sinnen. Und wir haben bisher drei Veranstaltungen gehabt, die jeweils mit dem Geschmack, mit dem Tastsinn und mit dem Geruch auseinandergesetzt haben. Wie kommt man jetzt auf die Idee, sich im Rahmen einer Beschäftigung mit Kunst, mit den fünf Sinnen auseinanderzusetzen? Es ist zum einen die Reflexion auf eine zentrale Erfahrung der Moderne, dass in der Moderne eben Geistiges und Sinnliches radikal auseinanderklaffen, voneinander getrennt sind und dass sich der Geist eben als ein Planender und als ein Beherrschender anmaßt, sich über die sinnliche Natur zu erheben und jeglicher Sinnlichkeit und Natürlichkeit grundlegend zu misstrauen. Die Ästhetik ist dann in der Philosophie, aber im Gegensatz dazu eine Disziplin, die die Sinnlichkeit wieder in ihr Recht hebt, ohne dabei auf eine begriffliche Reflexion zu verzichten. Und das ist jetzt so ein bisschen die Idee des gegenwärtigen Themenblocks, dass eben in der Auseinandersetzung mit den fünf Sinnen Ästhetik und Gesellschaftskritik zusammenkommen. Eben eine Gesellschaftskritik, die den Menschen als ein Wesen begreift, das immer zwischen Natürlichkeit, also auch Sinnlichkeit und Gesellschaftlichkeit vermittelt ist. Ja, wir fanden es jetzt in dem Rahmen interessant zu schauen, was geschieht eigentlich mit dem menschlichen Sinn in der Stadt. Und das ist deswegen interessant, weil die kapitalistische Gesellschaft sich ja erstmal aus den Städten heraus entwickelt hat und eigentlich immer als eine städtisch strukturierte Gesellschaft zu begreifen ist. Und weil auch einige Theorien, die sich mit dem Leben im Kapitalismus auseinandersetzen, eben immer eine Auseinandersetzung mit dem Leben in der Großstadt sind. Zu nennen ist hier zum Beispiel Georg Simmel, da wirst du wahrscheinlich dann auch nochmal kurz darauf zurückkommen, der in dem Text die Großstädte und das Geistesleben sich eben nicht nur mit dem Geistesleben in der Großstadt auseinandersetzt, sondern eben auch schaut, was das Leben in der Stadt mit dem Sinn zu tun hat. Zu nennen wäre hier eben die Konzentration auf das Auge und auf das Ohr. Also die Signale, die wir in der Stadt auch wahrnehmen sollen, die richten sich vordergründig immer an das Auge und an das Ohr. Zu nennen wäre außerdem das Schockerlebnis, das Simmel damals noch als befremdlich beschrieben hat, dass wir heute schon längst gewöhnt sind. Und das Schockerlebnis ist ja eben auch die Reaktion auf ein gewisses sinnliches Empfinden. Ja, jetzt hat sich während der Vorbereitung auch nochmal ergeben, dass das Thema heute Abend auch nochmal auf eine andere Weise ganz aktuell geworden ist. Also ich denke an die Auseinandersetzung auf den Straßen in den englischen Großstädten. Und ich denke, daran kann man vielleicht ganz gut vielleicht am Schluss auch nochmal drüber diskutieren, weil eine der Thesen, die Roger heute vorstellen wird, ist, dass die Stadt posturban wird, dass wir es also inzwischen mit Gebilden zu tun haben, die mit der Stadt, wie wir sie bisher kennen, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Und wenn man sich überlegt, dass diese Auseinandersetzungen in England vielleicht ein Anzeichen dafür sind, dass alle möglichen gesellschaftlichen Institutionen nicht mehr funktionieren und in die Krise geraten und auseinanderfallen, dass diese ganze Angelegenheit und eben auch die Art der Auseinandersetzung, die da stattfindet, vielleicht was damit zu tun hat, dass die Städte, in denen diese Jugendlichen leben, eigentlich keine Städte mehr sind. Soweit vielleicht zur Einleitung. Für diejenigen, die Roger Behrens jetzt noch nicht kennen, würde ich ihn noch mal ganz kurz vorstellen. Roger Behrens ist Philosoph und Sozialwissenschaftler. Ich hatte jetzt in dem kurzen Ankündigungstext für die ACC-Galerie noch mit drin geschrieben, Kritiker der großen und der kleinen Stadt im Kapitalismus. Was eigentlich eine ganz lustige Angelegenheit ist, wie ich fand, sozusagen wir den Roger Behrens aus der Großstadt in die Kleinstadt einladen, damit er heute über die Großstadt referiert. Also vielleicht lernen wir heute was darüber, was Weimar vielleicht nicht ist. Seine Arbeitsgebiete sind die kritische Theorie der Gesellschaft, sowie die Philosophie und Ästhetik der Moderne und Postmoderne. Hat einige Bücher geschrieben, schreibt regelmäßig zum Beispiel für die Jungle World oder für die Konkret. Genau, eines seiner jüngeren Projekte liegt dort vorne auch aus. Das ist die Zeitschrift Florida, Zeitschrift für ein Leben nach der Stadt. Die könnt ihr euch dann auch kostenlos mitnehmen. Enthält einige interessante Texte zu dem Thema. Genau, und dann würde ich dir das Wort übergeben. Also ich muss mich ganz herzlich bedanken. Eine Sache muss ich korrigieren, weil das sind immer falsche Lorbeeren, wenn das so hängen bleibt. Ich habe noch nie für die Konkret geschrieben. Also das ist total unwichtig, aber ja, manche basteln ja aus solchen Informationen dann irgendwelche Blogbeiträge und das ist ein bisschen albern, aber also ich bedanke mich ganz herzlich, hier zu sein. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich viel zur Stadt gearbeitet und weniger zu dem Thema Fünf Sinne und Sinnlichkeit, was ich mal übersetzen will mit Ästhetik. Und habe dann, ich glaube, das ging also anderthalb Einleitungstexte zwischen uns hin und her für diese Veranstaltung, habe dann gedacht, klar, das passt. Also die Entwicklung der modernen Stadt in den letzten vielleicht 400 Jahren, 200 Jahren, 100 Jahren hängt aufs Engste zusammen mit Veränderung unseres menschlichen Sinnesapparates. Und war dann auch ganz zuversichtlich mit dieser Einleitung oder diesem Ankündigungstext, den wir da formuliert hatten. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, wo ich ja auch ausgehend von diesem Simmel-Beitrag, den du jetzt schon erwähnt hast, die Großstädte und das Geistesleben von 1903, versuche, das Ganze eher runterzubrechen auf die Frage, die meines Erachtens auch viel mit Sinnlichkeit und Ästhetik und der Entwicklung der fünf Sinne zu tun hat, die Frage der Kommodifizierung, also jener Prozesse, die Marx beschreibt im Kapital, aber auch schon in seinen Frühschriften, ökonomisch-philosophische Manuskripte, wo es eben nicht einfach nur um ökonomische Beziehung geht, sondern eben um die Frage, was machen diese ökonomischen Beziehungen mit dem Menschen oder mit dem Subjekt. So, und dann habe ich mich jetzt in diesen Vortrag gesetzt. Erstmal wurden im Laufe der Zeit meine Augen schlechter, das hat aber nichts mit dem Vortrag zu tun, sondern es ist so eine Begleiterscheinung des Alters, was natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist, dann bei dem Thema zu landen, weil mir dieses Thema Stadt insgesamt so am Herzen liegt. Und da wurde aber für mich eine Sache klarer, die jetzt auch im Vortrag verhandelt wird, nämlich ich möchte eigentlich weniger spezifisch über die fünf Sinne reden und auch nicht wirklich über die beiden Zentralsinne, die natürlich sind, das Sehen und das Hören, sondern möchte eher gerade im Hinblick auf Entwicklung der Stadt und das heißt immer auch Entwicklung der Gesellschaft in den letzten 150 Jahren nachvollziehen und stelle dafür eher so kleine Episoden vor, nachvollziehen, wie überhaupt das ein bestimmtes philosophisches, soziologisches, wie auch immer wissenschaftlich geartetes Interesse an den Sinn, an der Sinnlichkeit in den letzten 200 Jahren sich entwickelt hat. Weil es ja ein sehr großes Thema ist und gleichzeitig man aber dann doch merkt, es wird sehr schnell ein Thema, was so auf Schlagworte oder Schlagthesen reduziert werden kann. Also, keine Ahnung, die Stadt überfordert uns, das Verschwinden der Sinne, die Vorherrschaft des Auges, Ocula Tyrannis und was es da alles gibt, ja, das visuelle Regime. Und ich meine aber, um dann nämlich auf das Grundthema zu kommen, was auch diese Reihe hier inspiriert hat, dass diese kleine Bemerkung von Marx, ich weiß nicht, wie weit sie bekannt ist, die sich eben in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 findet, dass die Entwicklung der fünf Sinne eine Arbeit der gesamten Weltgeschichte sei, dass diese Bemerkung eine, wenn man so will, Transformation der bisherigen ästhetischen Theorie ankündigt. Das klingt jetzt hochphilosophisch, ist es auch, aber genau in dem Maße, wie Marx es sagt, steckt da ein entscheidender Bruch, nämlich die Transformation einer idealistischen Ästhetik zu einer materialistischen Ästhetik und damit verändert sich aber auch die Aufmerksamkeit für das, was Sinne heißt und das im Hinblick auf Stadt. Und was das bedeutet, wieder rückgebunden an erstmal so dem Thema so fernliegende Phänomene wie das Kommodifizierung, wie das zu Ware werden, wie Fetischcharakter der Ware und so, das möchte ich versuchen in meinem Vortrag, der wie alle Vorträge von mir, glaube ich, viel zu lang ist, in meinem Vortrag ein bisschen auszuführen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Bildern. Mit dem Bild, was ich einfach nur mal so als Aufhänger genommen habe, fängt es an. sind, wie gesagt, so alles so kleine Episoden, die ich vorstelle. Ich weiß nicht, ob der Künstler oder vielleicht sagt man besser Buchautor bekannt ist, Ali Mitgutsch, der sehr früh angefangen hat, das zu machen, was eigentlich vorher in der Kunstgeschichte nur von Leuten wie Hieronymus Bosch bekannt war, nämlich sogenannte Wimmelbilder. Die gibt es denn so als Kinderbücher, also das hat meine Kindheit begleitet, vielleicht kennen das auch einige noch. Und das gibt unterschiedlichste Themen, zwei Bücher zur Stadt, das sind dann so großformatige Bücher. Und interessanterweise, also zwei Bücher zur Stadt, die haben dann immer nur so, weiß ich nicht, 12 Seiten, 16 Seiten, also mit so dicker Pappe, wenig Bilder. Interessanterweise ist das einzige Bild, was jetzt wirklich sowas nahelegt wie Großstadtleben, ja, also so in etwas vielleicht naiv kindlicher Weise stilisiert, London oder New York, Times Square oder sowas, ja, das ist das letzte Bild im zweiten Band. Ansonsten hat man immer so Freibad-Szenen, bisschen Hafen und sowas, also fand ich bemerkenswert, weil eigentlich alles, was man hier sieht, wird auch Thema des Vortrags sein und der großen These, die dann eben auch verbunden ist mit dieser These der Posturbanität. Nämlich, was wir hier sehen, ist ein völlig klar buntes Treiben auf der Straße, ziemlich viel los, man kann recht viel entdecken. Wir sehen vor allen Dingen sehr viel Werbung. Wir sehen Menschen, die unterschiedliche Tätigkeiten vollziehen, die nicht wirklich spezifisch beschreibbar sind. Ja? Also natürlich so mit dem Hund spazieren gehen, das macht man gelegentlich in der Stadt. Aber genau so, wie es dann da konkret aussieht, ist ja keine spezifisch urbane Tätigkeit. Also, oder Leute, die halt einfach so ein bisschen rumhängen, Fahne schwenken, winken, Schuhe zu binden, Füße waschen und so. Das sieht man in der Stadt, aber man kann das nicht wirklich jetzt so auf so einen Begriff bringen. Schuhe zu binden ist eine typisch urbane Tätigkeit. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass das Grundproblem oder eine Arbeitsthese vielmehr wäre das folgende. Was ich so ein bisschen versuche zu entwickeln, ist dies. Die Aufmerksamkeit für die Sinne, und zwar genau in der Weise, wie Lukas das auch schon gerade vorgestellt hat, treffen wir in der Entwicklung der neuzeitlichen Philosophie ungefähr um 1750. Baumgarten ist da der entsprechende Name. Also eben mit der Einführung der Ästhetik, wo genau dieses sehr ambivalente Verhältnis von Ratio und Sinnlichkeit thematisiert wird unter dem Begriff der Ästhetik. Und jetzt ist es ja so, die kapitalistische Gesellschaft, also eben die neuzeitliche Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, ist eine, die von Aktivität gekennzeichnet ist. Und im Zentrum steht das bürgerliche Subjekt, das muss ja jetzt irgendwie zeigen, dass es aktiv Gesellschaft gestaltet. Nur mit einem idealistischen Begriff von Rationalität, von Vernunft ist das nicht möglich. Also konzentriert man sich zunehmend auf die Fragen der Sinnlichkeit, guckt aus diesem Standpunkt des Idealismus heraus, was man mit dem Sinn alles an gesellschaftlicher Praxis machen kann. Das bleibt aber noch im Idealismus gefangen. Jetzt geht es mir darum, dass wir die Arbeitsthese, dass sich im Zuge der Entwicklung dieser bürgerlichen Gesellschaft, die ja eine sehr konkrete ist, das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben, dass im Zuge der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft tatsächlich der Umgang mit den Sinnen in der Orientierung in dieser Gesellschaft immer wichtiger wird, auch als Ideologie, ja, allenthalben. Es ist völlig klar, dass die Schärfung unserer Sinne unmittelbar zu tun hat mit der Gestaltung unseres Lebens. Man muss sich einen Musikgeschmack zulegen, man muss belesen sein, man muss im Verkehr sich orientieren können und so weiter. Das ist völlig klar. Auch hier Aufmerksamkeit, ja, hören, was ich sage, gleichzeitig da immer gucken, wann kommt das nächste, das ist völlig klar. Dass da also ein Wandlungsprozess stattgefunden hat. Gleichzeitig ist es aber die schärfste Ideologie zu unterstellen, dass dieser Einsatz von Sinn Aktivität ist. Ganz im Gegenteil, im Zusammenhang, also Entwicklung der Sinne, im Zusammenhang mit der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, führt in einen Status der Passivität. Also es ist eine Praxis, aber gleichzeitig sind unsere Sinne einem sozusagen Gefängnis, von einem Gefängnis umrahmt, was uns, je mehr wir eigentlich dem Trug unterliegen, wir werden jetzt völlig sinnlich dabei, irgendwas wahrzunehmen, mit irgendwas ästhetisch umzugehen, umso mehr wir dies tun, sind wir gefangen in einem Zustand der Passivität. Und das ist die Arbeitsthese, die ich versuche, an gerade dem Verhältnis von Stadt und Sinnlichkeit ein bisschen zu explizieren. Ich mache es ab jetzt ein bisschen kürzer. Ich will eine kleine Geschichte der Stadt geben, man kann verschiedene Geschichten der Stadt geben, zur Orientierung auch schon gleich für diese These. Nämlich Grundproblem, Stadt kann man nicht definieren. Also man kann natürlich irgendwelche Definitionen liefern, aber man wird immer feststellen, dass man für jede Definition ein Gegenbeispiel geben kann, wie Stadt denn doch irgendwie auch was anderes sei. Eine sehr hilfreiche Definition dennoch, die zumindest eine Struktur vorgibt, nämlich auch gerade für die Veränderung in der Stadt, habe ich erst kürzlich gefunden bei Willem Flusser, der im Übrigen auch die These teilt, wie so viele andere, dass die Stadt langsam zu Ende geht, also diese These von der Posturbanität. Der sagt, die Stadt besteht im Wesentlichen aus drei Ebenen. Die klassische Stadt. Das ist, was ist die Funktion der Stadt? Die Funktion der Stadt ist erstmal nicht Produktion, das passiert auf dem Land, ist klar, ne? Also Ackerbau und so weiter, sondern die Produkte müssen verteilt werden. Es wird produziert und das, was produziert wird, muss geschützt werden. Also kommt das an den höchsten Ort, das ist der heilige Ort, das ist die Akropolis. Der Schutz der Nahrungsmittel, um die dann zu verteilen, ist ein heiliger Ort. Das findet man bis ins Mittelalter rein, dass zum Beispiel eben auch die Kirche zentral ist und um der Kirche dann die Verteilung stattfindet, auf einer zweiten Ebene, der Markt da ist, auch hier Akropolis und dann weiter unten ist sozusagen die Republik, also der öffentliche Raum, der Marktplatz. Die dritte Ebene, die niedrigste Ebene, gleichzeitig aber in der bürgerlichen Gesellschaft die wichtigste, ist die Privatsphäre. Also das, was im Griechischen Oikos heißt, das Haus, wo sich dann auch Begriffe wie zum Beispiel Ökonomie von ableiten. Also Ökonomie ist wörtlich ja eigentlich das Gesetz des Hauses, ja, also Hauswirtschaft im engeren Sinne. Und die These ist jetzt, auch von Willem Flusser, der das Modell eben benutzt für diese These, dass dieser Ort des Heiligen verschwindet und dadurch eigentlich Stadt selber auch aus den Fugen gerät und wir uns neu orientieren müssen und eben auch immer neue Bilder liefern müssen für das, was Stadt eigentlich für uns bedeutet. Ist ja ein Grundproblem, ne? Also Lukas hat das angesprochen, ich komme aus der Großstadt, ihr seid hier alle in dem kleinen Weimar gefangen. Ja? Was heißt das eigentlich? Also ich meine, heißt es jetzt, dass mein Lebensraum so ungeheuer größer ist als eurer? Wenn ich sage, ich komme aus Hamburg, wo komme ich denn daher? Also komme ich denn wirklich aus dieser Gesamtzone Hamburg oder komme ich denn nur aus einem kleinen Stadtteil, der vielleicht in dem, was ich so an Lebensumfeld habe, viel kleiner ist als das, was ihr so habt zwischen Weimar, Jena, Erfurt und so weiter. Ja? Also was sind das für Imaginationen, wenn man sagt, ich bin Großstädter, ich komme aus der großen Stadt und jetzt in dieses kleine Weimar. Also was für Bilder spielen da schon? Alleine wenn das heißt, ich komme aus Hamburg, was denkt ihr? Also an welche Bauten denkt ihr? Skyline, stellt ihr euch mich vor, wie ich durch irgendwelche Einkaufszentren gehen. Ja, was bildet man sich da ein? Das ist, glaube ich, extrem wichtig für das Verhältnis von Stadt im Sinne von Urbanität und eben ästhetischer Selbstverortung. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Beispiele, damit man sich insgesamt klar macht, wie mit der Entwicklung der modernen Stadt überhaupt auch Raum geschaffen werden konnte. Ganz wichtig ja für die Vorherrschaft von Sehen und Auge, Raum geschaffen werden konnte, um Sinne ausbilden zu können. Ja? Also wenn ich nämlich so lebe wie im Mittelalter, was für das Ritterwesen genauso gilt wie hier für die Bauern, das ist ein Bauernhaus, das ist nämlich überhaupt kein irgendwie im modernen Sinne gearteten Privatraum gibt, dann brauche ich auch keine Differenzierung über Sinnlichkeit. Ja? Also dann muss ich zum Beispiel, ich schlafe da mit allen zusammen. Die Hunde liegen da und gut, das tun jetzt vielleicht auch heutzutage noch Hunde, aber die Schweine sind mit dabei, ja, liegen alle im Stroh, alle scheißen da rein und dann wird einmal die Woche wird ausgekehrt, ja, ausgemistet. Und da muss ich natürlich, also da geht es ja eher darum, dass ich bestimmte Sinne auch abstumpf, wenn das die ganze Zeit da rumstinkt und so. Das ist ja auch ein Problem, was noch die ersten Jahrzehnte die Großstadt betrifft, insbesondere im Hinblick auf das Proletariat. Handelsstädte verändern das Stadtbild, noch immer haben wir aber Kirche im Zentrum. Das mache ich nur ganz kurz, ganz grob. Das ist das Titelbild von Thomas Hobbes, dem Leviathan. Man sieht es jetzt leider nicht so genau, ich finde es sehr interessant. Also wenn eben die These war, dass in der konkreten Stadt der heilige Ort verschwindet, dann sehen wir das bereits am Anfang der Neuzeit. Nämlich daran, man kann es hier nur schwer erkennen, also der Schutz der Stadt, also das kann man leicht erkennen, der Schutz der Stadt liegt nicht mehr in der Stadt selber, sondern das ist sozusagen eine abstrakte Figur, die außerhalb der Stadt steht. Das ist der Leviathan. Das ist der Herrscher, der Staat. Also der Staat schon bereits hier in dieser Idee eine abstrakte Struktur. Man kann es jetzt in der Tat nicht so gut erkennen. Der Körper des Leviathans wird gebildet aus kleinen Personen, Menschen. Wenn man dicht rangeht, erkennt man sogar, die haben alle Kleidung an, die darauf verweist, welchen Beruf sie haben, das heißt, welchen Ort sie in der Gesellschaft haben. Gleichzeitig ist aber die Stadt im Verhältnis zu diesem Körper, das kann man, glaube ich, jetzt so ein bisschen erahnen, völlig menschenleer. Ja? Also der Ort der Lebendigkeit wird sozusagen ausgelagert und ist nicht mehr die Stadt selber, sondern eben dieses Gebilde. Zweiter Punkt, der ganz wichtig ist für die Entwicklung der modernen Stadt, die Entwicklung von Zentralperspektivität, wie wir das heute auch noch kennen, wo meines Erachtens natürlich schon so ein bisschen was von der Rationalität angelegt ist, die sich dann im 20. Jahrhundert breit macht unter dem Namen Funktionalismus. Ende 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, so malen wir das dann. Ne? Und wenn man dazu verdonnert ist, in Zentralperspektive zu arbeiten, dann kommen natürlich auch nur solche Häuser dabei raus. Ne? Also das habe ich jetzt zufällig so im Internet gefunden, wenn man mal unter Zentralperspektivität guckt, googelt und dann ist das das Schulmaterial dafür. Aber es ist interessant, ne, weil viel lebendiger die Berge und die Bäume, ja, hat eine viel größere Lebendigkeit, aber vorne schön lineal, da sollen denn Menschen leben. Wenn wir über, weil ich das vorhin sagte, dass meine Augen jetzt so ein bisschen schlechter geworden sind und ich mich dann gefragt habe, bin ich überhaupt kompetent, jetzt noch weiter über Sinnlichkeit zu reden. Wenn wir über Sinne, im allerallgemeinsten Sinne, in der Moderne reden, dann ist wichtig, unter diesem Stichwort Aufmerksamkeit, wir müssen dafür körperlich geschult sein. Also ganz einfach gesagt, wir dürfen nicht einschlafen. Wir müssen wach sein. Wir brauchen eine Zeitordnung, oder wir haben eine Zeitordnung, das ist bekannt, abstrakte Zeit, Einführung der Uhr und so weiter. Dieser Vortrag fängt um 8 an. Die uns ja aus einem individuellen Schlafrhythmus zum Beispiel rausreißt. Bezahlung von Arbeit nach Lohn und Arbeitszeit, auch das lässt es ja nicht zu, dass wir mal kurz irgendwie so ein Nickerchen machen, ist völlig klar. Ja, erst recht in der Fabrik, also die Maschine läuft weiter, wer da einschläft, ja, Das klingt jetzt völlig lapidar, aber die Frage ist ja wirklich, und ich meine, man muss durch die Malereigeschichte gehen und sieht das bei der niederländischen Landschaftsmalerei und so weiter. Was machen denn die Leute, die da irgendwie auf dem Feld sind? Man sieht immer im Hintergrund, vorne am Baum liegen, wo auch immer, irgendwelche Leute schlafen. Ja? Das ist im Kapitalismus nicht mehr möglich. Zumal natürlich technisch unmittelbar verbunden ist mit der Entwicklung der Stadt, Gasbeleuchtung, Elektrizität später, also die Nacht kann auch noch zum Arbeiten genutzt werden. Ja? Also nochmal zurück ins Mittelalter, wie sah es da aus? Da ging morgens die Sonne auf und sind Leute aufgestanden, aber um 9 Uhr Mittag. Um 16 Uhr war da Schluss. Ja? Da ging nichts mehr. Kerzen, das war zu teuer. Und jetzt auf einmal ist 24 Stunden Betrieb. Und zwar nach einem Rhythmus, der die Maschine vorgibt. Den die Maschine vorgibt. Was brauchen wir dafür? Kaffee. Ich halte es für hochinteressant, unter diesen Aspekten sich mal insgesamt anzusehen, unter welchen Bedingungen wir Kaffee konsumieren. Das Getränk, was, glaube ich, in der Bundesrepublik am meisten getrunken wird. Warum und auch mit welchen Ideologien dazu. Ja, auch wie Werbung funktioniert. Ich habe gleich eine Werbung dazu. Das ist das Weltausstellungsgebäude 1855. Da die zweite Weltausstellung in Paris, die erste war in London. Und internationale Leistungsschau, also der Kapitalismus zeigt, wie weit er das gebracht hat. Walter Benjamin schreibt darüber sehr viel in seinem Passagenwerk. Er sagt, die Weltausstellungen sind Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware. Ja, also wenn eben die These war, das Heilige verschwindet, und natürlich ist es mittlerweile eine gängige These, kann man so langsam sagen, im Kapitalismus gibt es aber genügend Orte, die eingerichtet werden, die kapitalismusspezifisch dieses Heilige wiederbringen. Kaufhäuser, Bahnhöfe und so weiter und so fort. Museen. Ja, diese Weltausstellung waren es sicherlich mal. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so. Auf dieser Weltausstellung wird ein erster Kaffeeautomat präsentiert. Das ist eine Erfindung, die findet damals nicht so viel Beachtung. Kaffee ist ja zu dem Zeitpunkt sehr wichtig, tatsächlich für die Praxis der bürgerlichen Ästhetik, Genussmittel. Ja? Also mit Rauschwirkung, heilender Wirkung, Aufputschmittel für den Bürger. Aber Luxus und Genussmittel. Erwähne ich deshalb, weil wir darauf gleich zurückkommen. Ich habe jetzt nur ein paar Bilder, die eine kleine Überbrückung geben, wie die Kunst umgeht mit der Stadt. Eine Skizze von Marx für seine Kritik der politischen Ökonomie. Ich erwähne das deshalb, weil wir anfangen, des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, die Erfindung der Espressomaschine haben. Also so, wie wir sie heute als diese Chromgeräte in den Cafés kennen, diese riesigen Maschinen. Die Idee, die dahinter steckt, ist Kaffee für das Proletariat. Die Idee, die dahinter steckt, ist, man möchte, dass der Arbeiter aufmerksam in der Fabrik steht. Jetzt ist das Problem, jetzt gehen die Arbeiter schön ins Café und trinken einen Kaffee nach dem anderen und haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Also jetzt mal so ein bisschen übertrieben gesprochen. Ja? Das kennt man ja so. Also in Italien bildet sich diese Kultur besonders schnell und stark heraus und auch heute sind genau das die Bilder. Also man denkt nicht an Arbeiter, die so kolonnenweise, was sie dann natürlich auch gemacht haben, da in die Fabrik marschieren mit so strahlenden Augen morgens um 4, sondern man denkt so an Leute, die eher ärmlich aussehen, aber schön da im Straßencafé sitzen und einen Espresso nach dem anderen wegziehen. Das hat man dadurch zu verhindern gewusst, indem dann 1936, ich mache so einen kleinen Sprung, was dazwischen passiert, fülle ich gleich noch, 1936 die Espressomaschine erfunden wurde, wie wir sie heute kennen, zum Zusammenschrauben aus Aluminium. Das sind einfachste Bauteile, was sind das? Drei Teile, glaube ich, ja? Einfachste Bauteile aus der Automobilindustrie, das sind Rohre, ja? Bisschen verändert. Tatsächlich mit der Idee auch, dass die Arbeiter zu Hause ihren Kaffee trinken und dann schnell zur Arbeit gehen und nicht noch stundenlang da irgendwie Kaffee trinken zelebrieren im Café. Jetzt können wir noch die weitere Anekdote anreihen. Das Gerücht, was ich kenne, ist, dass die Programmiersprache Java deshalb Java heißt, weil auf dem Schreibtisch zufällig ein Starbucks-Becher stand, auf dem verschiedene Kaffeesorten standen und dann eben Java da drauf stand. Coffee to go. Also das ist natürlich, wenn wir bei der Espressomaschine im Fordismus sind, in der Massengesellschaft sind, ist Coffee to go genau die Erweiterung in der postfordistischen Gesellschaft des unternehmerischen Individuums, wo ich sozusagen auch das Zuhause-Kaffee-Kochen mir noch spare und den Weg zur Arbeit nutze, um mit dem Kaffee dahin zu gehen. Ja? Ist ja aufgekommen genau in der Zeit, wo zum Beispiel Mode bei Angestellten wurde, wie ich das hier auch heute noch mache, Anzug zu tragen, aber mit Turnschuh. Teilweise hatten denn die Anzüge auch, waren ein paar Jahre lang in den 90ern modern, so Taschen, also eher so aus Militärkleidung kommt, Taschen an der Seite. Also um eine gewisse sozusagen Kampfbereitschaft und Mobilität zu suggerieren, bei den Turnschuhen ist das nach wie vor geblieben. Nicht? Bei Frauen zum Beispiel, die haben zwei Paar Schuhe mitgehabt. Eins hatten sie an, Turnschuhe, und im Büro wurden dann Stöckelschuhe angezogen. Dazu das Kostüm und dann auch schon praktisch diese Eierschalteile, damit man dann für die Kollegen den Kaffee gleich noch mitbringt. Ja? Jetzt kommt der Werbeblock. Hier eröffnet gerade ein neues Melitta Morgencafé. Jeden Morgen neu. Melitta Up and Awake Pads. Fünfmal anders, fünfmal richtig lecker. Eröffne dein Melitta Morgencafé. So wie Susi, Julia und all die anderen. Melitta Up and Awake. Jeden Morgen anders. Dein Melitta Morgencafé. Also, die sind da auf dem Dach, ne? Irgendwo in, ich weiß nicht wo, also Manhattan oder so. Also dieses Bild, ja? Also was will uns das eigentlich sagen? Das kann man jetzt irgendwie doof finden, kann man auch nett finden, die Leute lustig finden oder denken, ach, sowas habe ich auch mal gemacht. Aber was ist das eigentlich für eine, auch auf der Ebene von Sinnlichkeit, für eine Vermittlung, die da stattfindet, solche Bilder gleich in der ersten Szene mit Darstellung von Urbanität zu verkoppeln. Ja? Die sitzen nicht in Weimar. Ja? Irgendwie auf, keine Ahnung, da Goethes Gartenhaus oder so. Nein, das ist schön irgendwie. Und man hört natürlich auch nicht, das muss laut sein, wahrscheinlich stinkt es auch total da oben. Oder irgend so ein Lüftungsschacht, der die ganze Zeit rumbläst oder so. Nee, für die nicht. Ja? Sind früh wach, Sonnenaufgang, auch eigentlich brauchen die keinen Kaffee, so fit wie die da raufspringen aufs Sofa. Ne? Wir bewegen uns um 1900, das ist von 1902 ein sogenannter Fagusplan, Stadtplan. Wir haben mittlerweile Anfänge von Tourismus, vor allen Dingen aber auch, wie man hier sieht, ein Verkehrsnetz, die ersten Kutschen werden durch Automobile ersetzt. Ein Plan von Berlin. Berlin ist Großstadt, eine der führenden, europäisch führenden Städte, was Kapitalismus, Kunst und Kultur angeht, neben Paris, Wien, Prag und anderen Städten. Und 1902, dieser Text, die Großstädte und das Geistesleben von Georg Simmel ist von 1903. 1906 hält Abi Warburg einen Vortrag, ein Kunsthistoriker, in Hamburg. Ich meine, es ist der erste Vortrag, in dem Dias benutzt wurden, also der erste Vortrag, der mit Lichtbildern funktionierte, indem er zeigen will, dass das klassische Menschenbild, was auch die bisherige Ästhetik bestimmt hat, nicht zu halten ist. Das klassische Menschenbild von Winkelmann, kennt ihr vielleicht diesen Satz, um den es da geht, stille Einfalt und edle Größe. Das ist der Mensch. Ja? Also auch in ästhetischer Hinsicht, im Hinblick auch auf die Sinne, ganz zentral eine Idee des Menschen, die sowas wie Kontemplation, Ruhe, Ausgewogenheit, Harmonie suggeriert. Und was Warburg dagegen zeigt, ist genau das Gegenteil. Er hat natürlich schon hinter sich Nietzsche. Das Dionysische, der Kampf zwischen dem Dionysischen und Apollinischen, die Leidenschaften, das Bewegte. Und das zeigt er an der Entwicklung der Kunst auch, gerade im Umgang mit der Antike, in der Moderne, bei Dürer zum Beispiel, dass man eben sehen kann, gerade an den Details, dass es um wesentlich mehr Leidenschaft geht in der Kunst. Und ich glaube, es ist eine interessante Korrespondenz, die sich da findet, eben genau zu dem, was zeitgleich passiert in der Entwicklung der Großstädte, wovon dann Simmel auch handelt. Nämlich, Simmel hat in diesem Text einige Thesen entwickelt, von denen jetzt für mich die interessantesten sind. Auf diese Thematik Schock komme ich da nicht zu sprechen. Für mich die interessantesten sind, er verbindet das, was er Geistesleben nennt, ein paar Jahre später heißt das dann Urbanismus, er verbindet dieses urbane Leben mit der Geldwirtschaft und dem, was auch die Soziologie zu dem Zeitpunkt schon so nennt, mit den Prozessen der Rationalisierung. Also genau mit dem, wo denn sowas hier das Resultat wird. Geregelter Verkehr. Und sagt, das Entscheidende ist, was die Geldwirtschaft mit dem Leben in der Großstadt verbindet. Es ist ein berechnender Geist. Ja? Also diese Logik der Kalkulation wird die entscheidende Logik auch im zwischenmenschlichen Verkehr. Das heißt gleichzeitig Ausschaltung der Leidenschaften, Ausschaltung der Lust, Prozesse der Abstraktifizierung. Simmel redet von einer Blasiertheit, die sich einstellt, also eine Übersättigung, die darin besteht, gar nicht mal, dass man die Dinge, wie er das schreibt, nicht mehr beachten würde, sondern dass sie in sich gleichgültig werden. Und zwar genau wie die Waren. Also jede Ware ist unabhängig von ihren je konkreten Eigenschaften gegen eine andere Ware tauschbar. Es gibt einen Äquivalenttausch. Dieses Prinzip, das verlangt Berechnung, ja, Kalkulation. Dieses Prinzip führt etwa dazu, so wie in der Großstadt sich auch der kapitalistische Markt darstellt, dass es keine konkrete Beziehung mehr zwischen dem Konsumenten und dem Verkäufer gibt, zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten, auch in uns selber. Also auf einer ganz einfachen Ebene. Ja, wir kennen nicht mehr die Person, die uns den Käse verkauft, geschweige denn die Person, die irgendwo auf der Welt diesen Käse eingeschweißt hat und die Kühe oder Ziegen hat, die diesen Käse, die Milch für den Käse gegeben haben. Das klingt jetzt lapidar. Wenn man sich aber vorstellt, dass genau daraus ein System von Gesellschaft entsteht, ist es eben das, was Simmel bezeichnet mit diesem Begriff der Blasiertheit. Jetzt ist es aber so, dass, und das ist im Übrigen ein Prozess, der grundlegend ist für die bürgerliche Gesellschaft. Ich will da kurz einen Buchtipp einfügen. Susan Buck-Morse, ich weiß nicht, wie weit die bekannt ist, die ist mal vor ein paar Jahren hervorgetreten mit einem sehr guten Buch über Walter Benjamin, Dialektik des Sehens. Die hat gerade veröffentlicht, vor ein paar Jahren im Original auf Englisch, jetzt ist es auf Deutsch erschienen, Bei Surkamp ein Bändchen mit dem Titel Hegel und Haiti. Kleine Fußnote jetzt. Ja. Haiti ist deshalb interessant, weil dort die einzige Sklavenrevolution geklappt hat und es sozusagen eine schwarze Republik gab. Und sie weiß nach, dass die Kenntnisse von Hegel hatten, nämlich von Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, gerade wie Hegel das in seinem frühen System entwickelt hat. Das ist jetzt alles philosophisches Fachgeplänkel. Aber das Entscheidende ist, was sie sagt, ja, und das ist natürlich auch konstitutiv für eine Frage, wie mache ich denn mit befreiten Sklaven, die sozusagen keine weiteren sozialen Bindungen hätten, außer ihre ehemalige Fesselung an den Herrn. Wie machen die denn Gesellschaft? Hegel sagt, das Bezeichnende an der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass durch den Markt, durch den Handel, durch die neue Form der Arbeit erstmals eine Situation eintritt, wo der Mensch völlig auf sich selbst gestützt ist. Gesellschaft wird nicht mehr konstituiert, wie zum Beispiel jetzt hier noch bei dem Bauernhaus, das eindeutig zu sehen war, über Dorfgemeinschaft, Familie, sonstige Zusammenhänge, sondern das, was den Handel, den kapitalistischen Handel prägt, eben dieser Äquivalenztausch, ja, also eben nicht, dass man sagt, Mensch, wir sind doch befreundet, machen wir es auch ein bisschen billiger. Kann man alles machen, hat aber mit Kapitalismus nichts zu tun, sondern Kapitalismus ist die Anonymität, nicht nur der Ware, sondern auch aller derjenigen, die in diesen Prozess des Warentausches, der Warenproduktion eintreten. Und Hegel ist derjenige, der das als erstes bündig gezeigt hat, mit seinem sogenannten System der Sittlichkeit. Und das ist hochinteressant, dass sozusagen die Frage, wie Sittlichkeit zustande kommt, kontrastiert wird mit der Frage, wie Sinnlichkeit sich konstituiert. Also wie wir eben letztendlich gesellschaftliche Beziehungen, die auf sowas höchst Abstrakten wie Kapitalismus basieren, so für uns individuell verarbeiten, dass wir sagen können, ich bin gesellschaftliches Wesen. Ja? Also wir sagen ja nicht, ich bin gesellschaftliches Wesen, weil ich war heute Morgen Brötchen kaufen. Ich habe heute schon so und so viele Tauschprozesse gemacht. Sondern wir benutzen unterschiedlichste Erfahrungsgehalte, sinnlich vermittelte Erfahrungsgehalte, die eigentlich keine wirkliche Substantialität haben. Ja? Also es sei denn, wir sagen jetzt, ich bin Roger Behrens, meine Eltern sind die und die, ich bin in Hamburg geboren. Ja? Aber in Hamburg geboren sein, das hat zum Beispiel mit Großstadtleben nicht so viel zu tun. Mit Großstadtleben zu tun hätte eher, dass ich sage, ach, ich bin irgendwo geboren, egal, jetzt lebe ich da, nächstes Jahr lebe ich da. Also diese Anonymität. Die wird aber rückgekoppelt, und das ist auch entscheidend für die Zeit um 1900, gerade mit einem Warenverkehr, der ebenso anonym funktioniert, in der Entwicklung der Werbung und der Reklame. Und man muss sich das vorstellen, was das bedeutet. Also nochmal zurück, wenn ihr es noch in Erinnerung habt, dieses Ali Mitgutsch-Bild mit diesen riesigen Werbeplakaten, wie sie heute noch existieren. Sao Paulo ist meines Wissens die einzige Stadt, die diese großen Plakate verboten hat. Wir haben diese Werbetafeln. Werbung gibt es natürlich vorher auch schon. Aber jetzt erstmals so, dass wir gehen durch eine Stadt, über einen Boulevard und haben da auf 10 mal 20 Meter einen Kopf abgetrennt. Nur ein Kopf, der irgendwas präsentiert, einen Schnaps, einen Cognac. Also mit diesen Sinnesreizen verändert sich überhaupt das, was wir als Wirklichkeit konstruieren, aus unseren sinnlichen Erfahrungen heraus. Mondrian. Ich lese es nicht vor. Es ist eine kleine Stelle bei Ernst Bloch, vielleicht nachher noch oder so, oder nur als Fußnote jetzt. Geisterutopie. Da beschwert sich Bloch über die Ornamentfeindschaft im Funktionalismus. Ja, es gab ja dieses Diktat, kein Ornament mehr über Adolf Loos. Ja. Und er sagt, dass genauso wie Rokokomöbel und die Kathedrale im Mittelalter bezeichnend waren für ihre Zeit, sind es heute Badezimmer und Klosett. Und um was es geht im Funktionalismus, ist Abwaschbarkeit. Ja, also diese, und genau da kommt natürlich diese Logik des Berechnens, der Kalkulation rein, über die Lukács auch schreibt, Geschichte und Klassenbewusstsein. Sage ich jetzt nur deshalb, damit klar ist, es sind Themen der damaligen Zeit. Ja? Und ich fand es nur so bemerkenswert, dass man sich das ja auch vorstellen muss. Also nochmal das Bauernhaus zurück. Nicht? Jetzt sind wir auf einmal in Wohnungen, auch Kleinwohnungen, auch Arbeiter können sich das mittlerweile, Facharbeiter erlauben. Gibt es extra Räume für die Körperpflege? Also was den gesamten Apparat der Körperpflege ja umstellt. Ja? Gab es ja vorher nicht. Also da wurde, keine Ahnung, einmal die Woche gebadet, aber nicht um sauber zu werden, sondern damit man halt mit ein paar Leuten mal so im Wasser sitzen, einen schnacken kann. Ja? Reden kann. Schnacken ist hamburgisch. Und jetzt sieht es so aus, und ich fand es halt nur so, auch um die Anekdote da an dem Punkt zu Ende zu bringen, natürlich bezeichnend, ups, jetzt habe ich es nicht, das genau so ein Klosett, also diese Symbolik des, für Bloch, des, der Abwaschbarkeit für den Funktionalismus, dass das vielleicht ja auch nochmal ein Aspekt wäre, unter dem man Duchamps Pessoa beurteilen könnte. Hier nochmal Broadway aus den 30er Jahren. Ja, also was ich vorhin meinte, auch nochmal zum Thema Wachsein. Ne? Das ist nachts Leuchtreklame. Also es geht nicht einfach nur darum, Räume zu erleuchten und Dinge in der Beleuchtung angenehm, gemütlich zu machen. Nein, genau das Gegenteil. Licht ist dazu da, um entweder Produkte anzupreisen oder so viel Helligkeit zu bringen, dass es wie am Tag ist und nicht durcharbeiten kann. Das nochmal Duchamp, Schaufenstergestaltung für Breton. Also das meine ich mit materialistischem Begriff von Sinnlichkeit. Nicht die Frage, was sind eigentlich die fünf Sinne, wie funktionieren die, sondern was für einen Sinnesapparat brauche ich, um vor einer Glasscheibe zu stehen, wo eine Plastikfigur mir ohne Kopf, ja, ein Buch präsentiert in so einem Kellnerin-Kostüm, was ja heute gang und gäbe ist. Also das gibt es in jedem Topshop und H&M und so, ja, aber das war Duchamp, hat das gestaltet, das Schaufenster. Damit hat er sein Geld verdient, nicht mit diesem Pinkelbecken. Also ich brauche einen anderen Begriff von Wirklichkeit, um sowas in meinen Bildervorrat aufzunehmen, dass ich sagen kann, ach, das Buch kaufe ich. Also dass ich an diese Bilder auch sowas wie einen Konsumvorgang knüpfen kann. Den lasse ich weg. Mal so ein bisschen vor. Also die Musik gehört nicht dazu, das ist klar, das ist eigentlich ein Stummfilm. Ende der 20er Jahre, Benjamins Einbahnstraße, die ich da eben gezeigt habe, vom Titel Buchgestaltung von Sascha Stone. Ich mache die Musik mal weg, reichen die Bilder. Also einer der führenden experimentellen Fotografen zur damaligen Zeit, der mit so Überlagerung und Überblendung gearbeitet hat. Zur selben Zeit von Laszlo Moholy-Nagy, Dynamik der Großstadt, ein Filmtyposkript, was erst viele Jahre später realisiert wurde, wo er zeigen will, wie man, ja, mit den neuesten ästhetischen, technischen Mitteln Stadt darstellen kann. Zeitgleich von Ruthmann, der Film Sinfonie der Großstadt, der in eher traditioneller Weise, aber auch mit Montagetechnik arbeitet, einen Tag in Berlin zeigt. Und dann dieser kurze Film. Ist natürlich alles andere als spektakulär vom heutigen Blick her, aber wenn man sich mal vorstellt, ja, was das einmal mehr bedeutet hat, vor dem Hintergrund der europäischen Stadt jetzt nach Amerika zu kommen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Skyscraper, also Hochhäuser in diesem modernen Sinne, gibt es seit Louis, heißt er glaube ich mit Vornamen, Sullivan, Ende der 1896 glaube ich der erste Bau, von dem kommt dieser Satz, Form follows Function. Ja? Und jetzt wenige Jahrzehnte später ist eine Stadt wie New York bereits voll mit diesen Fassaden. Ne? Nochmal Bloch, Abwaschbarkeit und nochmal die Ornamentfeindschaft. Die Siam tagt 1928 mit Le Corbusier. Und die sagen, der Stadtbau ist die Gesamtheit des menschlichen Lebens. Und der darf nicht nach ästhetischen Kriterien ausgerichtet sein, sondern allein nach Kriterien der Funktionalität. Mehr oder weniger wörtlich. ...1931. Also 1931. Benjamin schreibt einen kleinen Text Erfahrung und Armut, in dem er postuliert, wir machen keine Erfahrung mehr. Fritz Lang, Metropolis 1927, was ich jetzt nicht gezeigt habe. Der Film fängt an, ja, auch ähnlich wie Ruthmanns Film über Berlin, mit eigentlich einem Arbeitstag. Ja, die kommen da aus der Fabrik hoch, aus dieser unterirdischen Stadt, Metropolis. Ja. Und jetzt dieser Film, M, eine Stadt sucht ihren Mörder, und wir haben diese Kinderszene, äußerste Lebendigkeit. Sehr zu empfehlen, noch so ein kleiner Buchtipp am Rande, würde jetzt zu weit führen, aber hängt unmittelbar mit dem Thema zusammen, Martha Mucho, die sich dann das Leben genommen hat Anfang der 30er wegen des bevorstehenden Nationalsozialismus. Ihr Bruder Hans Mucho hat das dann weitergeführt. Hat Ende der 20er Jahre geschrieben, eine Hamburger Pädagogin, der Lebensraum des Großstadtkindes, wo sie untersucht, ja, und das ist das, was wir hier sehen, also jetzt vielleicht in Weimar, ich weiß es nicht, aber in welcher Großstadt sieht man noch solche Szenen? Kinder, die auf der Straße spielen. Ja, das, ich meine das jetzt gar nicht so romantisierend. Ja. Sollen wir schön alle zu Hause bleiben oder so in diesen eingezäunten Kinderspielplätzen. Lebensraum des Großstadtkindes. Wie viele Kilometer legt ein Kind am Tag eigentlich zurück? Lebensraum und Streifraum. Sowas thematisiert sie da. Das, glaube ich, sind spannende Fragen für den Aspekt der Sinnlichkeit. Das lasse ich auch weg. Let me introduce you to Mr. A. Now, Mr. A is a perfectly straightforward kind of person. He reacts quite normally when there's dried egg for breakfast, when it's opening time, when his mother-in-law comes to stay, when he sees his bank balance, when someone slips on a banana skin, when he has bacon for breakfast. But when it comes to the everyday business of crossing the road, hurt, old man? Well, never mind. Now, let's try and get this straight. You want to cross from here And it would be perfectly simple if it wasn't for the cars. Wouldn't it? Now, there are two ways of crossing the line. And this way. You see these two rows of studs? Well, all you have to do is to walk between the studs and you won't get knocked down. You see, the motorist has a legal obligation to give the pedestrian a right of way at crossings. Now, have a shot yourself. Come on. It'll be all right. Really? Now. Look out! Now. There are some good common sense rules, you know. You must look where you're going. And it's no good thinking you can have a sleep. Or eat your breakfast out there, because you'll soon find yourself in trouble. You must keep on the move when you cross. Right. Have another try. That's it. Good. Fine. Keep it up. Lovely. Splendid. Noch schneller, dem eigenen Schall hinterher. Sie können's nicht ertragen, wenn der andere noch schneller wär. Nicht so eilig, nur nicht so eilig. Wenn du dir Zeit lässt, hast du vom Leben mehr. Langsam, nur immer schön langsam. Bei zu viel Vollgas, da ist der Tank bald leer. Nicht so hastig, nein, nur nicht so hastig. Denn dass man Zeit spart, das ist ein Selbstbetrug. Sachte, nur immer schön sachte. Das bisschen Leben, das vergeht noch schnell genug. Ach weh, das mache ich nicht mit. Das viel gerühmte. Also, deutsches Beamtentum, ne? Das ist klar, weil eigentlich in der Angestelltenkultur dieselbe Geschwindigkeit gilt wie auch im Straßenverkehr. Das ist das kybernetische System, was zunehmend unseren Alltag prägt. Vielleicht nicht in dem starken Maße in Weimar, was sicherlich ja auch ein Unterschied ist zwischen einer Kleinstadt und einer Großstadt, aber genauso wie, und das ist ja das Entscheidende am Fordismus, wie im Fordismus die Arbeit vom Rhythmus der Maschine abhängig wird, Fließbandarbeit, wird auch das Bewegen in den Städten und damit auch die Frage der sinnlichen Aufmerksamkeit, wie wir das in diesem Lehrfilm vom britischen Verkehrsministerium gesehen haben aus den 40ern, wird das abhängig von dem Rhythmus des Straßenverkehrs, Autoverkehrs. Ja? Also die Maschine, Automobil, schafft einen ganz anderen Rhythmus als zum Beispiel Kutschen. Wie kriegt man aber, wenn eine Stadt dermaßen zergliedert ist in fragmentierte Bilder von dem, was überhaupt noch Stadt repräsentiert, wenn man also keinen sinnlichen Gesamteindruck unmittelbar mehr gewinnen kann von dem, was Stadt ist, im Sinne von, ich war in Athen und ich habe die Akropolis gesehen, also habe ich Athen gesehen. Wie bekommt man diese Totalität von Stadt wiederhergestellt über sinnliche Erfahrung? Ein wichtiger Punkt, den ich aber komplett auslasse, ist sicherlich der Tourismus, also die Herrichtung von Städten für Reisende, was im Übrigen ja auch heißt, dass Städte so eingerichtet sein müssen, dass sie bereisbar sind. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Hitchcock-Film kennt, Der Mann, der zu viel wusste, der, ich glaube, nach Marrakesch reist, ja, und da merkt man sofort, der ist irgendwo hingereist, wo man eigentlich keinen Urlaub macht. Der ist so aus den 50er Jahren, glaube ich, Anfang 60er. Also, ne, das, so wird Tourismus nicht funktionieren, wenn das tatsächlich so wäre, dass wir, so wie wir in New York oder Rio aus dem Flugzeug steigen, umgebracht werden von irgendwelchen Kriminellen. Ja. Also man muss diese Bilder herstellen, und zu den Bildern gehören natürlich auch eben dann bestimmte Stereotypen von Straßenzügen und dergleichen. Und mir ist aufgefallen, gerade in diesem Verhältnis von einer Stadt, einem Stadtbild, was fundamental geprägt ist durch die Verkehrsregelung und der Frage, wie sich hier noch eine eigensinnige, auch ästhetisch eigensinnige Subjektivität konstituieren kann, dass dafür in die Bilder, die wir von Städten haben, Figuren eingeführt werden, die zwar in unserem realen Leben nicht unbedingt auftauchen, die aber wesentlich vermitteln, was wir von diesen Städten kennen, nämlich Kriminalbeamte. Ich habe jetzt eine Reihe von Anfängen von Krimiserien zu Beginn der 70er Jahre, und ich glaube, das meiste davon ist bekannt. Ah, das lasse ich leider weg. Und achtet darauf, wie diese Einzelfigur im Kontrast zum städtischen Gesamtgeschehen dargestellt wird. Also die Stadt wird in seinen Namen reingezogen. Ja? Also er wird mit der Stadt identifiziert. Auf Deutsch hieß die Serie ja auch Einsatz in Manhattan. Und er wird zu dieser Stadt. Diese in der Tat ja nicht sonderlich komplexen filmtechnischen Mittel findet man auch bei anderen Serien. Quinmark production, starring Carl Malden, also starring Michael Douglas. With guest stars David Soul, Michael Glaser. Also ich weiß nicht, ob ihr solche Serien guckt oder so oder verfolgt, beim Tatort gibt es ja auch. Die funktionieren ja alle gleich. Krakauer, der hat Mitte der 20er Jahre so ein Manuskript geschrieben über den Detektivroman. Und das lässt sich eigentlich ohne weiteres auf diese Filme übertragen, aber in erweiterter Form, weil wir jetzt mittlerweile beim Postfordismus angekommen sind. Das heißt, einen enormen Individualisierungsschub mitmachen. Die Massengesellschaft funktioniert nicht mehr. Krakauer spricht davon, dass es eine entwirklichte Gesellschaft gibt. Das ist interessant, weil er gleichzeitig in seinem Kinobuch sagt, dass der Film hat das Vermögen, die Wirklichkeit zu retten. Also eine entwirklichte Gesellschaft, die zum Beispiel darin besteht, dass wir ja tatsächlich die Normalität gesellschaftlichen Lebens nie mitkriegen. Ja? Also ich meine, man müsste sich vorstellen, jetzt kommen ja auf einmal so zwei Leute mit Knarre durchgelaufen und gleich noch zwei hinterher. Ja, diese Filme funktionieren so, dass die eine Position innerhalb der Gesellschaft haben, in Verteidigung der Stadt, die jenseits genau von dem funktioniert, was Hegel Sittlichkeit nennt, eigene Gesetze, also erste Szene Straßenverfolgung, zweite Szene Nachtclub, Prostitution, ja, die aber eigene Wirklichkeiten herstellen, die nur herstellbar sind, wenn man sich auf letztlich auch einer sinnlichen Ebene einlässt, auf das, was sie in, sagen wir mal, mythologischer Form repräsentieren für dieses Bild von Stadt, was da transportiert wird. Also natürlich wissen wir, das ist nicht die Wirklichkeit. Trotzdem ist es so, dass ich meine, das behaupten zu können für die 70er Jahre und 80er Jahre, dass das, wie San Francisco aussieht, für einen Großteil der Menschen sich festgemacht hat an dieser Krimiserie. Und zwar durch diese Eingangssequenz. Es gibt in San Francisco, ich weiß nicht, wie sie heißt, kennt ihr vielleicht auch, diese eine Straße, die so in Schlangenlinien hochfährt. Die war in jeder zweiten Folge zu sehen. Da erkennen das die Menschen. Ja? Ist klar, also wir können sofort sagen, Verfolgungsjagd, die auf dieser Straße stattfindet, gibt es nicht. Aber die Straße gibt es und die prägt unser Bild. Würden wir dasselbe Bild sehen in so einem Reiseberichtsvideo, ungleich langweiliger. Dann die Musik dazu, immer dasselbe Schema. Eine Musik, die eigentlich in der Rhythmik, also Musikexperten würden sagen, das bewegt sich alles noch im Schema des Maschinentaktes, ne? Ewig stampft die Jazzmaschine. Aber nichtsdestotrotz ist das durch die ganzen Synkopisierungen und so weiter, ist es eigentlich eine Gegenrhythmik zu dem, was da im Verkehr passiert. Und jetzt ein schönes Beispiel, weil wir eben Heinz Erhardt hatten, der ja dann in seiner Langsamkeit noch anfängt zu singen. Das letzte Beispiel aus dieser Reihe ist kein Trailer, sondern der Anfang des Films. Und ich fand auch spannend, was sind die ersten Worte, die der Protagonist in diesem Film sagt. Also, ja, da spielen natürlich Anführungszeichen, weil es ja nicht ganz stimmt, in dem Fall Blaxploitation-Kino und so weiter, andere Thematik noch eine Rolle, aber diese Identifikation mit der Stadt, die gleichzeitig aber beginnt mit einer absoluten Verweigerungshaltung genau der rhythmischen Struktur, die diese Stadt kennzeichnet. Er kommt mit der U-Bahn, ja, und geht über die Straße, sagt, fuck you, get out of my way. Also das kann man natürlich als, also ich meine, fahrt nach New York und macht das. Das wird eine kurze Reise werden. Ne? Und da funktioniert das aber. Und zwar nicht einfach nur als Geste, sondern als konstitutiver Moment für das, was Schäft in diesem Fall überhaupt als Großstadtmenschen kennzeichnet. Wie liege ich eigentlich in der Zeit? Ich mache einfach weiter. Es sind ja nur Episoden, weil ihr merkt es ja auch. Also ich hatte auf einmal das Gefühl, dass dieses Thema Sinnlichkeit und sinnlicher Vermittlung von dem, was Urbanität heißt, so groß ist, dass ich dann auf Folgendes gekommen bin. Vielleicht nochmal so rum. Nochmal diese These, das Heilige verschwindet. Der Kapitalismus kommt und installiert neue Formen des Heiligen, was ich schon meinte, Kaufhäuser, überhaupt Geldverkehr, Kapitalismus als Religion und so weiter. So lässt sich aber nicht leben, so wollen wir nicht leben. Ja? Da macht man Revolution. Die bleiben aus. Die bleiben vor allen Dingen aus, wenn irgendwie suggeriert wird, dass was an Realrevolution stattfindet oder stattgefunden hat, 1917 und dergleichen. Das sind Massengesellschaften der Uniformität, wie es die amerikanische Gesellschaft, also die fordistische Gesellschaft auch war bis in die 60er Jahre. Jetzt zählt aber die Individualität und das kann der Realsozialismus nicht leisten. Jetzt installiert man diese Individuen gleichsam als neue, also Krakauer zum Beispiel redet für den Detektivroman davon, dass der Detektiv so funktioniert wie Gott. Also der hat eine gottähnliche Funktion. Und so operieren auch diese Detektive und Lieutenants in den Krimiserien. In Amerika viel konsequenter in God We Trust als im deutschen Fernsehen, was ohnehin, wisst ihr. Jetzt ist aber das Entscheidende, es braucht neue Bilder. Es braucht neue Bilder, die ja, weil die arbeiten ja mit einer höchsten Widersprüchlichkeit. Die arbeiten ja immer mit der Suggestion, hier gibt es irgendwie Gefahr. Dieses Bild von Stadt, was wir entwerfen, ist gleichzeitig eins, was von Unsicherheit geprägt ist. Es kann sein, dass Chef oder Kojak oder wer auch immer nicht immer sofort da sind, wenn man die braucht. Das kann sein, dass wir in einer Stadt leben, die eben nicht San Francisco heißt, wo es übel zugeht. Also irgendwie muss doch über diese Einzelfiguren heraus wieder ein Gesamtbild erzeugt werden. Es bleibt aber problematisch. Übrigens, jetzt kommen noch ein paar Beispiele 70er Jahre. Alles Beispiele, die ja aus einer Zeit kommen, wo die Städte tatsächlich, was auch unter dem Aspekt Sinnlichkeit nicht uninteressant ist, von einer Flucht betroffen waren. Ich weiß nicht, wie das hier in der Deutschen Demokratischen Republik war, aber im Westen kann man sagen, es gilt sowohl für amerikanische Städte, für südamerikanische Städte, für europäische Städte, Stadtflucht. Daher kommen ja diese schönen, jetzt von der Gentrifizierung betroffenen Altbauviertel, unter anderem auch zustande, in den Stadtkern. Weil die Leute rausgezogen sind aufs Land zurück. Auch das hat mit Verkehr zu tun, Zweitwagen und so weiter, Autobahnausbau. Trotz Ölkrise. Oder wegen Ölkrise vielleicht sogar. Ja? Autofreier Sonntag und das alles. Man geht raus aus den Städten. Das heißt gleichzeitig, diese Städte können ja auch neu besetzt werden mit Bildern. Also das heißt, in den 70er Jahren zu sagen, ich komme aus Hamburg, als zum Beispiel auch für mich konkret, hieß gar nicht, dass ich in Hamburg wohnte. Irgendwo am Stadtrand. Und das, was man so von Hamburg kennt, also da wohne ich jetzt seit ein paar Jahren, ungefähr so in der Nähe, Fernsehturm und so weiter. Ja. Und es zeichnet sich langsam ab, das Problem, weil nämlich die Moderne, wir sind auch in der Zeit, wo der Begriff Postmoderne jetzt erstmals auftaucht, auch in der Architektur Anfang der 70er Jahre, weil die Moderne ja von sich behauptet, sie sei die ewige Gegenwart. Nach der Moderne kommt nichts. Das heißt, nach der modernen Stadt, wenn die einmal so hergerichtet ist, wie Le Corbusier und all die anderen Stadtplaner sich das vorstellen, bleibt es so. Brasilia, in den 50er Jahren gebaut. Die haben ja nicht gesagt, es ist ja nicht wie in China. In China ist klar, da wird gebaut, in 10 Jahren werden die Hochhäuser abgerissen, kommen neue hin. Das hat immobilienmarkttechnische Gründe. Hier wurde gebaut mit der Option, das bleibt. Aber nicht, es bleibt im Sinne von Menschlichkeit, wie eine gotische Kathedrale bleibt, sondern im Sinne von funktional rentable Architektur, Wohnghetto für 20.000 Menschen mit, weiß ich nicht, 7.000 Wohneinheiten oder sowas, und das bleibt. Jetzt zeigt sich aber, das bleibt nicht. Diese Städte zerfallen. Das ist ein Phänomen, was für die Moderne, die ja in sich inkorporiert hat, einmal die Vorstellung, was ich eben sagte, absoluter Gegenwärtigkeit, andererseits Gegenwärtigkeit als permanent sich erneuernder, modernisierender Prozess. Eine Erfahrung, die für die Moderne völlig neu ist, dass sie auch scheitert. War ja im Krieg schon die große Erfahrung, dass Millionenstädte, in Amerika ist es ja nie so gewesen, das ist auch wichtig, dass Millionenstädte auf einmal zerstört sind. London. Gleichzeitig wird zum Problem, und das ist eine Verschiebung auch in der Theorie, während Simmel 1903 ja noch redet von dieser Blasiertheit, also qualitative Veränderung benennt im Geistesleben der Großstädte, wird zum Problem die reine Quantität. Es zeigt sich auf einmal, dass wir Menschen in Städten leben, die offensichtlich grenzenlos anwachsen. Also das ist eins der Zentraltopoi von so bürgerlicher Sozialwissenschaft in den 70er Jahren, Bevölkerungswachstum. Es gibt diese Szenarien, wie sieht die Welt im Jahr 2000 aus, schon in den 60ern, Hermann Kahn und solche Leute. Ja? Und alle kaprizieren sich darauf, die Welt wird kaputt gehen, weil es zu viele Menschen gibt. Und genau diese Bilder tauchen auf in den 70er Jahren in verschiedensten sehr schönen Science-Fiction-Filmen, von denen einige dann als Remake vor einigen Jahren wieder in die Kinos kamen. Ich habe ein paar Beispiele. What is the secret of Silent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police! What they need most is Soylent Green. While Soylent Green has been exhausted, return to your home! What is the secret of Soylent? Es gibt eine Off-Stimme, die ihn einführt. Ne? Ich meine, er schreit da so rum und so. Ja? Es gibt eine Off-Stimme, die ihn einführt. Ihr kennt, viel, also vielleicht kennt ihr den Film ja auch, sehr schön. Es gibt dieses Remake, I Am Legend, wo die Person selber spricht. Absolutely. Es ist übrigens interessant, wie die Zeiteinheiten immer kürzer werden im Film. Ja, also in den 70ern gab es noch Projektionen, die gingen so ungefähr von so 2020 bis 3070. Ja? Filme in den 2000ern spielen eigentlich in der Regel, zumindest vom Anfang des Plots, habe ich nachher auch noch ein Beispiel, kaum weiter als das nächste Jahrzehnt. Also die haben sozusagen, die sind wesentlich dichter dran an dem, was da an Gefahr inszeniert wird. My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I haven't seen another person in 3 years. Auch toll, ne? Sehe ich jetzt gerade erst, aber ist natürlich sehr wichtig für die Frage von Sinnlichkeit und Großstadtleben. Charlton Heston, Western. Wie bewegt sich der durch die Stadt? Der bewegt sich durch die Stadt wie im Wildwestfilm. Also als wäre er bereit, was natürlich auch der Plot des Films ist, sofort mit anderen ihm ebenbürtigen Wesen ins Gefecht zu treten. Hier ist die Wildnis zurückgekehrt. Und die ersten anderen Lebewesen, die wir sehen, sind Rehe. Und der Verdacht ist erstmal, der geht da jagen. Der bewegt sich als Jäger. Die Stadt ist wieder Natur geworden. Es sind auch andere sozusagen Formen der Aufmerksamkeit, die ich brauche. Ja? Also um in den Wald zu gehen und ein Wildschwein zu erlegen, was ich nicht tue, brauche ich andere Formen sinnlicher Schulung als in eine Kneipe zu gehen mit der Gewissheit, dass ich da eventuell verprügelt werde, wenn ich nicht der Erste bin, der losschlägt. If there's anybody out there, anybody. Und er bleibt auch viel mehr, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, das wird ja tatsächlich alles durchgespielt, in diesem Subjektstereotyp des Yuppies, also des 80er Jahre sozialisierten Individualisten. Ne? Also diese Golfszene, die gibt es ja, glaube ich, mehrfach sogar in dem Film, wo er da auf diesem Flugzeugträger oder was das da ist, steht und Golfbälle ins Nichts schießt und so. Ne? Zur selben Zeit, als auch dieses Stadtgolfen dann beliebt wurde. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Alienation? Was sehr schön funktioniert, Alienation ist, also wenn man zusammennimmt, im Deutschen Entfremdung und so ist das halt, ist klar, Alien und Nation. Was passiert, also was thematisiert wird, ist das sogenannte Problem der Ghettos. Wie entwickeln sich Ghettos? Auch natürlich immer die Frage im Hinterkopf behalten, wie gehe ich selber damit um? Entweder als jemand, der im Ghetto lebt oder jemand, der sich irgendwie davon bedroht fühlt oder nicht da drin lebt oder nicht da leben darf oder wie auch immer. Was sich verändert, ist das Folgende. Das venezianische Judenghetto ist eins gewesen, wo es eine sehr starke Durchmischung gab. Die Juden haben da gelebt, aber trotzdem war es so, dass die das Viertel verlassen haben, genauso wie auch andere da gekommen sind, um im Viertel zu arbeiten, nicht Juden gekommen sind. Also das heißt, das Ghetto war nicht prinzipiell ein Ort des Ausschlusses. Das ist aber das, was sich in der modernen Stadt des 20. Jahrhunderts im Ghetto, insbesondere im Hinblick auf das, was, also du hast London jetzt ja auch angesprochen, das wird zu diskutieren, was sich in 60er, 70er Jahren in Amerika vollzieht. Nämlich, wie das der Sohn von Herbert Marcuse, der Stadtforscher ist, Peter Marcuse, gesagt hat, es gibt auf einmal das Ghetto der Ausgeschlossenen. Bei diesem Film, 1988, ist es noch auf der Kippe. Da ist klar, da gibt es den Ort, wo die Aliens leben, aber gleichzeitig gibt es ganz viele soziale Beziehungen, wo wir lernen müssen, wir Menschen, mit denen umzugehen, genauso wie die auch mit uns umgehen müssen. An der Stelle, wo ich das Ghetto abschließe, ist es nicht mehr notwendig, dass ich in irgendeiner Weise mich auf die Verhaltensweisen von denen einlasse, es sei denn, ich bin Experte, der nur deshalb sich auf die Verhaltensweisen der Aliens, der Fremden, der was auch immer, nicht Weißen oder wie auch, also das kann man natürlich komplett in der Logik des Rassismus denken, wie es ja auch praktiziert wird, der sich eigentlich nur auf die einlässt, um die in irgendeiner Form zu beseitigen oder zu beherrschen. Und das ist der nächste Film, der nicht wirklich ein Remake davon ist, aber Elemente aufgreift. Wo im Übrigen ja auch noch mit dem Bild gearbeitet, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, District 9, wo im Übrigen ja auch noch mit dem Bild gearbeitet wird, was wiederum sehr wichtig ist für die Widersprüchlichkeit in der Darstellung von Städten in den letzten 20 Jahren, das Bild des Slums oder der Favela. Also wobei das mit Favela nie wirklich stimmt, weil das eben nicht einfach nur so Bretterbuden sind in der Regel, aber eben dargestellt wird, dass sozusagen auch in der architektonischen Form Städte keine Einheit mehr darstellen. Also dass es eben Zonen gibt, die sich der gesamten Architekturgeschichte offenbar widersetzen. Da geht man eben auch nicht hin. Ja, das ist ja was anderes, also weiß ich nicht, ob ihr schon mal in Indien wart oder so, also wenn man da irgendwie durch Bombay streift, dann hat man diese Kolonialarchitektur und plötzlich gibt es diese Zone, wo dann nichts mehr zu sehen ist von dem, was man noch irgendwie mit einem Begriff von Architektur verbinden kann, der wiederum rückgekoppelt werden kann an das Bild von Städten, was wir haben. Und auf einmal werden aber solche Bilder zum Gegenstand des Films und damit auch zum Gegenstand der Bilderproduktion von dem, was wir an Stadtbildern konstruiert bekommen oder selber konstruieren. Nur eine kleine Fußnote dazu, weil ich es nicht dabei habe. Ich habe es erst überlegt, das zu machen und tatsächlich fiel mir auch ein, man müsste eigentlich über London reden. Kennt ihr von Justice das Video Stress von Romain Gervais? Banlieues. Und es gibt dann so eine Jungsbande, die ins Zentrum von Paris gehen. Und genau das Verhalten, was man eigentlich, also denen ohnehin zuspricht, nämlich, dass sie da so rumprügeln und so weiter, was sie aber eben ruhig machen dürfen, solange sie da in ihren Ghettos bleiben, genau das Verhalten bringen sie in die Stadt rein. Und das ist genau das Problem, mit dem wir letztendlich, oder mit dem Stadtwahrnehmung letztendlich operiert. Das lasse ich weg. Dauert sonst zu lang. Nochmal was anderes, nochmal aufgreifend, ist nur eine kleine Szene aus dem Film, Sie leben. Es gibt Sonnenbrillen und die Sonnenbrillen ermöglichen, ja, also genau die Brillen, die eben nicht aufklären, die verdunkeln, die ermöglichen, dass man die Wahrheit sieht. Also die ermöglichen, dass man sieht, wie der Kapitalismus funktioniert. Keine selbstständigen Gedanken. Konsumiere. Unterwirf dich. Schlaf weiter. Sieh fern. It is morning. You wake up. You greet your loved ones. You grab the morning paper. And although it seems like any ordinary day, it isn't. For one extraordinary reason. Also üblicherweise, auch wenn man jetzt so die Geschichte von Jules Verne und ähnlichen spinnt, sind Besuche von Außerirdischen eher auf dem Lande anzutreffen. Ja, also Ufologie gibt es ja so offiziell seit 1948, glaube ich, immer sich kaprizierend auf die Area 51 oder was es da ist. Und die meisten UFO-Sichtungen sind, also ich weiß nicht, zu 98% sind immer auf dem Land oder in so kleinstädtischen Gegenden höchstens. Und jetzt haben wir auf einmal seit Mitte der 90er eine Reihe von Filmen, die genau das bringen in die Metropolen, diese Bilder. Ne? Übrigens auch genauso die verschiedenen Verfilmungen von Krieg der Welten von H.G. Wells. Es gibt eine frühe Verfilmung aus den 50er Jahren, da ist es so, wie es da auch ist, also zwar greifen die dann auch London an, aber das spielt noch so irgendwo auf dem Land und dann knallt da so eine UFO-Scheibe runter und dann ist sie da so irgendwo in so einem Kornfeld oder so, ja. Und jetzt gibt es diese neue Verfilmung, vor einigen Jahren ist sie ins Kino gekommen, ist sie nicht von Spielberg sogar, ich weiß es nicht. Ja. Und da haben wir New York, ne? Hudson River. Ist klar, ne? Matrix. Weil jetzt, ich weiß es nicht, ich wollte es in die Diskussion bringen, ich bin noch da gleich zu Ende. Jetzt ist ja die Frage, weil wenn man sich anguckt, wie in der Theorie der Ästhetik, der Sinnlichkeit diskutiert wird, wird das zunehmend zu einem Bereich, wo man sagt, wir kommen um die neuen Medien nicht herum. Der Wilhelm Flusser, mit dem ich angefangen habe, mit diesem Stadtmodell, ist jemand, der sagt, die Städte verschwinden, und zwar genau deshalb, weil die Strukturen dessen, was Stadt ausmacht, jetzt ersetzt werden durch, sein Beispiel noch nicht Internet gewesen, aber er redet davon von Telefonie. Ja, also durch sozusagen eine Medialität, die ganz andere Form dieser Vermitteltheit kennt, als das, wie wir es immer noch aus dem konkreten Alltagsleben in den Städten kennen. Auch das wird aber spätestens seit Ende der 90er Jahre, also eben mit Matrix zum Beispiel, mit aufgenommen in die Darstellung von Stadt. Übrigens auch bei District 9 haben wir ein ähnliches Verhältnis. Ja, im Trailer hat man es so ein bisschen gesehen, der ganze Film funktioniert so wie so ein N24-Dauerbericht. Also immer mit so einer, wie aus dem Status der Live-Berichterstattung. Auch Cloverfield Dawn funktioniert auch so. Also das heißt, man hat immer eine Perspektive, die nicht mehr die Kamera-Perspektive ist, die eigentlich so einen klassischen Actionfilm kennzeichnet und nicht eine ganz klare Kinoperspektive, sondern eine, die nochmal medial gefiltert ist, entweder als käme sie so über den Bogen der Nachricht, der Zusatzinformation, oder eine Kameraperspektive, die in den klassischen Bildern arbeitet mit neuer Medialität und sich in einer Übersteigerung zum Beispiel bewusst dazu bekennt, dass bestimmte Gesetze, physikalische Gesetze nicht mehr gelten. Ja? Also nochmal zurück, Chef geht da über die Straße und es ist ganz klar, das wissen wir von diesem Pedestrian-Filmchen, der kann von Glück reden, dass er nicht überfahren wurde. Ne? Sagt fuck you und Thema durch. Wenn der Taxifahrer ausgestanden wäre, dann hätte es aufs Maul gegeben. Hier ist das geringste Problem, wie ich über die Straße komme. Da ist es das Problem, wie komme ich da nach Seien mit meinen Pilchen und wieder zurück in die Wirklichkeit, die aber nicht Wirklichkeit ist und woher weiß ich, was Wirklichkeit ist. Ja? Also da gibt es nicht das Problem, dass man mal eben vom Auto angefahren wird oder so. Aber auch Filme, wo gewissermaßen vom Auto angefahren zu werden, das weiter thematisieren. Arbeiten mit dieser Mehrperspektivität. Ja, das ist City of God. Das ist jetzt der portugiesische, also brasilianische Trailer. Der Film ist gemacht von einem, der vorher nur Werbefilme gemacht hat. Also das heißt, der geübt ist in dieser Schnitttechnik, die wir auch schon in diesem Trailer sehen. Auch die Farben und so sind Farben, die sozusagen in der Weise, wie soll man das so blöde sagen, weder der Realität entsprechen, noch dem brasilianischen Kino entsprechen. Also der kommt mit einer anderen, Entschuldigung. Der kommt mit einer anderen Optik da rein. Was war das? Me colocou aqui. Na cidade de Deus. A galera fugiu! Pega a galera! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas alguém roubou o lugar deles. Also der Film spielt wesentlich in den 70er Jahren, geht aus von den 60ern, wo diese Cidade de Deus gebaut wurde. Also das heißt, es ist eine ehemalige Favela gewesen und die wurde mit so einem sozialen Wohnungs-, also die gibt es wirklich in Rio, mit so einem sozialen Wohnungsbauprogramm renoviert und da eben so Sozialwohnungen gebaut. Ab 64 ist in Brasilien die Militärregierung, die bleibt bis in die 80er. Davon sieht man in diesem Film nichts. Die kommt nicht vor. Ja, also genau das, was eigentlich das auf politischer Seite die brasilianische Gesellschaft geprägt hat, gibt es in dem Film nicht. Gleichzeitig zeigt der Film aber, ausgehend von Protagonisten, mit dieser Doppelperspektive, dass nämlich der eine, der mitmacht, Fotograf werden will, der auch das Drehbuch geschrieben hat, das ist eine autobiografische Geschichte, mit dieser Doppelperspektivität zeigt es Veränderung in einer Stadt. Mit Bildern, die dazukommen. Ja? Security bill is ratified. After 8 years, British borders will remain closed. The deportation of illegal immigrants will continue. Good morning, our lead story. The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph. Witnesses at the scene say that Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten to death by the angry crowd. Born in 2009, the son of Marcelo and Silvia Ricardo, a working-class couple from Mendoza, he struggled all his life with the celebrity status thrust upon him as the world's youngest person. Also, Simmel 1903, Blasiertheit, Übersättigung, eine Reizüberflutung, um das einfach zu sagen, die man dadurch pariert, dass man eine Gleichgültigkeit den Phänomen gegenüber entwickelt, die aber in der Struktur begründet sind, in der Struktur kapitalistischer Normalität. Der moderne Geist ist ein rechnender Geist. Der rechnende Geist, der kalkulierende Geist ist einer der prinzipiell dieses kybernetische System, dieses System des Warentauschs aufrechterhält. 100 Jahre später wird das Szenario völlig anders entworfen, wo die Normalität eine ist, damit zu rechnen, dass einthalben irgendwelche Bomben hochgehen können. Jetzt ist das zwar ein Science Fiction, bei dem aber trotzdem ja bemerkenswert ist, wie wenig auch an dem, was mit welchen Bildern da gearbeitet wird, wie wenig diese Bilder verändert wurden im Verhältnis zu den Bildern, die wir aus der Gegenwart kennen. Also da fahren diese Tuk-Tuks in London rum, ja, die kennen also diese Motorradtaxis. die ansonsten so im asiatischen Raum gang und gäbe sind. Es gibt nachher noch so ein paar Ghetto-Aufnahmen und Lageraufnahmen, die man ansonsten auch schon längst kennt aus sonstigen Berichterstattungen, woher auch immer, Kosovo und so weiter. Also es fügt sich in die Darstellung von Staat eine Normalität, die gleichzeitig aber nicht mehr darauf bauen muss, dass man überhaupt noch ein Bild von Stadt entwirft. Also das heißt, das ist sozusagen als Möglichkeit verloren gegangen. Das muss man nicht mehr machen. Man kann vertrauen auf die bisherigen Bilder, die man hat, und thematisiert dann aber die Probleme auf einer ganz anderen Ebene. Die Stadt wird in merkwürdiger Weise wieder Kulisse, wie sie es am Anfang war. Für aber Verhaltensweisen, die nichts mit dem zu tun haben, was die bürgerliche Gesellschaft eigentlich an bürgerlichem Verhalten im 19. Jahrhundert eingeübt hat und eingeübt haben wollte. Ich habe noch ein Bild von einer Großstadt, die sieht so aus, und ein Bild von einer Kleinstadt. Jetzt höre ich erstmal auf.